Nimmer Theater, Mutter und Vater haben kein Wort. Sitzen im Sessel beim bunten Kessel, mich treibt es fort. Lieben und lieben und lieben, viel mehr muss ja nicht sein. Aber lieben selber eben, nein. Nicht nur die Herren sehen, die aus dem Fernsehen und das Ballett folgen den Lüsten nach Po und Brüsten, danach noch im Bett. Lieben, nur lieben, nur lieben, viel mehr muss ja nicht sein. Aber lieben selber eben, nein. Sagen die Millionen, sagen dies Quadrat. Anders in Not ist, kann ja mal sein. Dass einer Trieb hat und gar nicht lieb hat, wirft einen Stein. Lieben, nur lieben, viel mehr muss ja nicht sein. Aber lieben selber eben, nein. Dass Wochentage werden zur Klage vor deine Schicht. Was soll verdammt sein, wie manches Amt? Nein, ohne geht's nicht. Lieben, nur lieben, nur lieben, es ist ja alles da. Aber lieben selber.